Kundgabe 1762. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.1.1941. Kampf gegen die Lehre Christi. Verfolgung derer, die ihn bekennen. Es ist unstreitbar besser, sich zur Kirche Christi zu bekennen vor aller Welt, als dem Gegner zu Willen zu sein und Christus zu verleugnen. Denn wer da mächtig ist in der Welt, hat doch nicht die Macht aufzuhalten, was Gott wider ihn sendet. Wer Christus verleugnet, verleugnet Gott. Und ob er gleich dessen Namen ausspricht, zum Beweis seiner Gläubigkeit. Denn so er tiefgläubig ist, erkennt er auch die Gottheit Christi. Denn dann steht er in der Liebe, und die Liebe bejaht Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Diese Erkenntnis ist eine Folge des tiefen Glaubens. Der Unglaube jedoch macht den Menschen unfähig, die Gottheit Jesu zu erkennen. So also Jesus Christus abgelehnt wird, ist auch der Beweis für die Ungläubigkeit des Menschen gegeben. Und es gehören solche Menschen der Welt an, die sich offen gegen Jesus Christus stellt. Und diese wird fordern, ihn gänzlich abzulehnen. Sie will, dass sein Name nicht mehr genannt werden soll. Sie will jegliche Erinnerung an ihn auslöschen und die kommenden Geschlechter in Unkenntnis erziehen lassen. Sie will alles vernichten, was auf ihn Bezug hat, und so das Wissen um ihn und sein Wirken unterbinden. Und also wird der Kampf entbrennen. Die ihm anhangen, werden für seinen Namen eintreten, ihn bekennen vor der Welt und voller Eifer reden für ihn und seine Lehren. Sie werden verfolgt werden und doch die Verfolgung geduldig ertragen für seinen Namen. Und ihnen wird Kraft zugehen von oben, so dass sie desto eifriger seine Lehren verkünden, je mehr sie bekämpft werden. Und es wird die Kraft Gottes sichtbar mit ihnen sein, und seine Liebe beschirmet sie, und die Mächtigen der Welt werden erkennen müssen, dass ihre Gewalt nicht dagegen ankann. Sie werden einen Mächtigeren anerkennen müssen, dessen Wirken offensichtlich ist. Und das empöret sie, und sie suchen nun mit allen Mitteln, sich und ihren Willen durchzusetzen und werden daob gezüchtigt werden von der Hand Gottes. Denn sofern sich die Menschen anmaßen, gegen Gott selbst ankämpfen zu wollen, sind sie in der ärgsten Gewalt des Widersachers. Und dann gebietet Gott diesem Einhalt. Und also wird die Zeit kommen, wo Gesetze über Gesetze erlassen werden und die Menschen davor gestellt werden, sich zu entscheiden für oder gegen Christus. Und die Anhänger der Welt werden ihn hingeben um eitelen Lohnes willen. Sie werden irdischen Vorteil erringen und ihre Seele verkaufen. Und es werden derer viele sein, die hingeben, was ihr heiligstes Gut sein sollte, den göttlichen Erlöser und Heiland der Welt. Doch die um seines Namens willen Verfolgung leiden, werden tausendfach gesegnet sein, denn ihnen nahet er selbst. Und er führt sie in den Streit, und es wird der Sieg dort sein, wo er selbst Heerführer ist. Und mag es auch scheinen, als sollte den Gegner ihr Vorhaben gelingen. Es wäre der Kampf nur kurze Zeit. Doch die für den Namen Jesu kämpfen, diese werden die Sieger sein. Amen.